meine Damen und Herren, wir kommen zum Höhepunkt. Zu einem späteren Zeitpunkt werden der Deutschlandfunk und RIAS Berlin diese Sendung übernehmen und ausstrahlen. Deshalb haben wir einen kleinen Gag vorbereitet. 1948 schrieb Norbert Schulze ein RIAS Gute-Nacht-Liedchen. Dieses Lied lag seit 1948 bis zum heutigen Tage. Rudolf Schock wird die Komposition eines Rucksack-Berliners mit freundlichen Grüßen von Hannover nach Berlin heute uraufführen. Er wird begleitet von Norbert Schulze am Klavier und den Herren des Ensemble Klassik. RIAS Gute-Nacht-Liedchen 1948. Liebes Kind, es ist Zeit zum Schlafen gehen. Schließ die Augen, schlaf ein, gute Nacht. Von Frieden, Frieden, Frieden.